Lektion 6. Übung A4. Hören Sie 4 Ausschnitte aus einer Radiosendung zum Thema Privathochschulen in Deutschland. Teil 1. Kein Zweifel, es tut sich einiges in der viel zitierten Hochschullandschaft, und zwar nicht nur in den etablierten wissenschaftlichen Institutionen, sondern, bildlich gesprochen, auch auf der grünen Wiese, wo Privathochschulinitiativen wie Pilze aus dem Boden sprießen. Hochschul- und Wissenschaftspolitiker nehmen diese Entwicklung mit großem Interesse wahr, so zum Beispiel der Generalsekretär des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft, Professor Manfred Erhardt. Es mehren sich die Initiativen, Privatuniversitäten in der Bundesrepublik Deutschland zu gründen. Und diese Initiativen gehen ganz offensichtlich darauf zurück, dass die Zufriedenheit mit dem bestehenden System sich in Grenzen hält. Man hat zwar immer schon etwas neidvoll auf die Ivy League-Universitäten in den USA geschaut, auf jene efeu-umrankten Privathochschulen mit legendärem Ruf. Aber um akademische Bildungsstätten nach diesem Vorbild zu errichten, dazu hat es in Deutschland nicht nur am nötigen Geld gefehlt, nicht nur an der unabdinglichen Risikofreudigkeit, sondern auch an einer entsprechenden Tradition. Mittlerweile hat man schon unter dem Stichwort Hochschulreform Wettbewerb zwischen den Universitäten umgedacht. Nicht, dass man gleich daran gehen möchte, die amerikanischen Vorbilder zu kopieren. Die Privatuniversitäten, die man in Deutschland ins Auge fasst, sind einige Nummern kleiner konzipiert. Aber die Initiativen zur Errichtung solcher privaten Bildungsstätten sind so zahlreich, dass schon von Hochschulen im Gründungsfieber die Rede ist. Das scheint erfahrenen Hochschulpolitikern wie dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, Professor Klaus Landfried, denn doch etwas übertrieben. Also das Wort Fieber finde ich ganz lustig, weil es in der Tat zeigt, dass einige Leute mit hoher Temperatur im Kopf herumlaufen, die solche Sachen machen. Ich will das auch natürlich nicht abwerten, aber eine gewisse Hektik und eine gewisse Euphorie auch in einigen Zeitschriften wie kürzlich in der Wirtschaftswoche ist unverkennbar. Eine Euphorie über die belebende hochschulpolitische Konkurrenz, die aber nicht die tatsächlichen Proportionen, die Größenverhältnisse von staatlichen und privaten Universitäten vergessen lassen sollte.